Was haben eigentlich die Haare von Lola aus Lola rennt, das Blut an Draculas Zähnen, der Bordcomputer Hall aus Kubricks 2001 oder das Kleid eines Mädchens in Spielbergs Schindlers Liste gemeinsam? Sie sind alle rot. Und kaum eine andere Farbe weckt im Kino so viele Assoziationen wie eben das Rot. Und selbst das Filmmuseum in Frankfurt widmet in diesen Tagen der Filmfarbe Rot eine ganz eigene Installation. Deshalb haben wir Hartwig Tegeler gebeten, sich mal Gedanken über diese Farbe in der Filmgeschichte zu machen. Würden Sie jetzt den Film starten? Rot, spritzendes Blut. Godard, ein Weekend. Es ist kein Blut, es ist Rot. Rot. Rot, Liebe, Hass, Gewalt. Love, hate, action, violence. Oder Sex. Platz 5. The Rocky Horror Picture Show von Jim Sharman, 1975. Michael Rennie. Sex, hetero, homo, transgender. I'm just a sweet transvestite from Transylvania. Alles, was möglich ist, darf, muss genossen werden. Im Vorspann des Kultfilms schwarze Leinwand. Im Kontrast dazu nur die roten Lippen, die erscheinen. Knallrot. Rot. Mehr Rot geht nicht. Keine Schatten von Grau, Shades of Grey, sondern reine Sinnlichkeit. Enthemmt, sexy, erotisch. Geil. Saugeiles Rot. Platz 4. Das Rot ist geflossen in entsetzlichen Mengen, wenn dieser letzte Dialogsatz zu hören ist. Es ist nicht mehr so, wie es mal war. Aber es reicht noch. Den der alte Outlaw zu seinem nicht ganz so alten, ehemaligen Gegenspieler sagt. The Wild Bunch von Sam Peckinpah, 1969. Die ehemaligen Gefährten sind da schon tot. Der Spätwestern als Erzählung über Amerika, Klagelied. Die Helden, bevor sie verrecken, verloren, müde und alt. Also ist das Todesballett, das Peckinpah am Ende seines Abgesangs auf den Westerner und den Western inszeniert, konsequent. Spritzendes Blut, gedehnte Zeit des Tötens und Sterbens. Die Zeitlupe als Mittel, um der Gewalt im Kino, damals 1969, ein neues Gesicht zu geben. Doch die Exzessivität dieser Gewaltbilder von da an Peckinpahs Markenzeichen, die spritzenden Fontänen von Blut, von Rot, der ästhetische Schock hier in The Wild Bunch, noch versehen mit dem Impuls der Aufklärung über die Gewalt, verkam auch schon bei Peckinpah selbst schnell zum Klischee. Bei seinen Epigonen sowieso, im heutigen Kino ebenso. Zynischer Rotblutbilder Alltag ohne kritischen Hintergrund. Aber die roten Schuhe sind nicht müde. Die roten Schuhe werden niemals müde. Platz 3. Die roten Schuhe von Michael Powell und Emmerich Pressburger, 1948. Die Obsession des Künstlers und der Tänzerin. Leben oder Kunst? Das Weiß der Kostüme der Balletttänzerinnen. Unschuldig, vollendete Bewegung, visueller Rausch. Und wie ein lustvoller Stich in dieses Weiß, das Rot der Schuhe, die tanzen und tanzen. Die Tänzerin stürzt sich am Ende vom Balkon. Mit letzten Worten bittet sie ihren Mann, ihr die roten Schuhe auszuziehen. Das Rot als Verheißung und Drohung, als gefährliches Angebot zur Entgrenzung, zur Auflösung im Rausch. Platz 2. Ran von Akira Kurosawa. 1985. Das Rot der Fahnen und das Rot des Blutes. Mein Fürst, der Feind, das weiß ich. Wir sind verloren. Wir sind in der Hölle. Bei Kurosawa in seinem an Shakespeare angelehnten Königsdrama wird die Farbe Zeichen in einer geometrischen Ordnung von Macht, Gier und Verlorenheit. Das ist auch so mit dem Rot im spirituell-buddhistischen Kosmos in Scorseses Dalai Lama-Film Kundun. Das ist auch so im politischen Welterlösungskosmos bei Bertolucci am Ende seines Epos 1900. Das Rot als Zeichengeber ist betörend wie übermächtig. Die Realität der Geschichte tritt zurück hinter das Rot. Die Geschichte verliert ihre Eigenständigkeit vor diesem filmischen Zeichen, wird wieder zum Mythos. Bist du ein Vampir? Platz 1. Ich lebe von Blut. Ja. So finster die Nacht von Thomas Alfredson, 2008. Das satte, dunkle Rot als Lebenselixier in dieser Vampirgeschichte, ausgestattet mit notwendigen Splatter-Elementen. Oscar und Eli, der von seinen Klassenkameraden gemobbte blonde Junge aus der Vorstadt und das merkwürdige Mädchen aus seinem Wohnhaus. Bist du alt? Ich bin 12, aber das bin ich schon sehr lange. Sie lebt als Vampir vom Blut anderer. Bist du tot? Nein. Merkt man das nicht? Thomas Alfredsons betörend brutal melancholisch zarte Liebesgeschichte zwischen zwei Außenseitern. Wer bist du? Ich bin wie du. Sie spielt im skandinavischen Winter. Das ist natürlich für die Ästhetik des Films wunderbar. Denn wie könnte das Rot besser zur Geltung kommen, sogar als einzelner kleiner Tropfen, wenn nicht auf dem Hintergrund des unschuldigen Weiß des Schnees? Der dämpft auch die Geräusche, sodass wir gar das Tropfen des Blutes in den Kanister besser hören können. Blutvorratshaltung für die kleine Vampirin. Aber keine Sorge, wie Godard ja sagte, es ist kein Blut, es ist rot.